Kundgabe 3349. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.12.1944. Erdenleben, Augenblick in der Ewigkeit. Leiden und Freuden. Das Erdenleben ist nur von kurzer Dauer, selbst wenn der Mensch ein hohes Alter erreicht. Denn es ist eine Phase in der Ewigkeit, die wie ein Augenblick gewertet werden kann. Und alles, was der Mensch an Freuden und Leiden zu durchleben hat, geht wie ein flüchtiger Moment vorüber und lässt immer nur die Erinnerung zurück. Doch auswirken kann sich jeder Moment für die ganze Ewigkeit. Gott aber hat eines jeden Menschen Schicksal wohl bedacht und seine Liebe hat es gestaltet. Daher wird nichts sinn- und zwecklos sein, was auch der Mensch durchleben muss. Es wird der Seele zum Heil gereichen, so wie er sich ganz der göttlichen Führung überlässt und, ohne zu murren, sich in sein Schicksal fügt. Gott will die völlige Unterwerfung des Menschen erreichen, weil er dann erst ganz in ihm wirken kann. Er fordert völlige Hingabe an sich, um die Seele des Menschen durchfluten zu können mit seiner Liebe. Und darum muss sein Herz jegliches Verlangen aufgeben, das nicht ihm gilt. Das Erdenleben ist kurz und muss ausgewertet werden. Es muss genützet werden zum gänzlichen Zusammenschluss mit Gott. Und es geht jeder Tag verloren, wo irdische Ziele das Menschenherz bewegen. Und darum nimmt Gott oft den Menschen, was sie von selbst nicht hingeben wollen, um sich selbst ihnen dann darzubieten als Ersatz dessen, was sie aufgeben müssen. Und es ist der Mensch dann wahrlich nicht im Nachteil. Er tauscht etwas Geringes gegen etwas Kostbares ein, und er wird überaus selig sein, so er einst erkennt, wie liebevoll Gottes Führung war, die ihm zur ewigen Seligkeit verhelfen wollte. Denn das ist seine Liebe und Gnade, dass er seine Weisheit walten lässet, weil er erkennt, was der menschlichen Seele von Nutzen ist und was ihr schaden könnte, auf ewig. Er hält seine schützende Hand über seine Kinder, die ihn anstreben und in Gefahr sind, sich ihm zu entfremden, weil die Welt mit allen Lockungen an sie herantritt. Doch es soll der Mensch voll vertrauend sich der göttlichen Führung überlassen. Er soll wissen, dass seine Liebe den Erdenlauf bestimmt hat und dass er ihm dereinst dankbar sein wird, wenn die kurze Erdenzeit vorüber ist, die nur ein Augenblick ist in der Ewigkeit. Amen.